Ja, alles ist verkehrt und alles ist nichts wert, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Ja, alles ist ein Mist und bleibt doch so wie's ist, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Der Mensch ist gar nicht gut, das bringt mich oft in Wut, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Der Mensch ist auch ein Tier, so ist's leider auch bei mir, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Ich bin heut so allein, das sollte doch nicht sein, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Und kommst du mal zu mir, dann bin ich grad nicht hier, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Ja, alles ist verkehrt und alles ist nichts wert, doch über allem drüber schwebt die Liebe. Ja, alles ist ein Mist und's bleibt doch so wie's ist, doch über allem drüber schwebt die Liebe.